Wow. Ya, fácil la acción. This music from Nietzsche? Macht es jetzt, ja. Morgen. Thank you. Pink Lady hier unten. Ich würde mir kurz melden, wenn wir wieder weg.